Wir sinnen uns weg von hier, immer gerade wenn die Lage wieder eskaliert. Wenn der Ausweg verschwindet im düsteren Schatten, klammern wir uns fest an dir. Du hast schon Berge versetzt, denn solange wir der Glauben an dich existiert, ist auch der Gedanke, dass morgen ein besserer Tag wird, nie zu weit weg von mir. Du bist die Kraft in all unseren Taten, das was uns halt gibt, die eine Flamme, die uns wärmt, auch wenn es schneit und die Wirklichkeit kalt ist. Nur durch dich hat jeder Kampf einen Sinn, auch wenn man ihn nicht gewinnt, weil du flüsterst, gib nicht auf, denn jeder wird stärker mit dir an der Seite. Es ist noch nichts verloren, solange du sagst, es gibt eine Chance. Würde ich dir folgen, solange meine Beine mich tragen, bis hin zu einem besseren Ort. Denn du bist das Licht, die Kerze im Wind, die niemals erlischt. Du bist der Falsche, der uns rettet, doch auch der Grund, warum man springt. Einer der Gründe, warum mein Sound genauso klingt. Und auch dafür, dass ich an dem schlechtesten Tag meines Lebens die beste Version von mir bin. Du frisst die Angst, schenkst mir Mut und neue Kraft. Bist der Stern, der uns den Weg zeigt in der tiefschwarzen Nacht. Denn nur du stirbst zuletzt, schenkst uns den Glauben an uns selbst und dass morgen alles besser wird als jetzt. Du nimmst uns die Schmerzen von heute, du wunderschöne Hoffnung, oh du wunderschöne Hoffnung. Denn nur du stirbst zuletzt, schenkst uns den Glauben an uns selbst und dass morgen alles besser wird als jetzt. Beschütz unsere Träume, wunderschöne Hoffnung, oh du wunderschöne Hoffnung, bitte geh nicht weg. Du lässt uns Schmerz vergessen, auch wenn wir wieder mal durch Scherben laufen. Für uns die Sonne aufgehend, aber die Wolken viel zu grau sind. Du differenzierst nicht an der Herkunft oder dem Glauben. Du bist der eine Soldat, der nie kapituliert, auch gegen 100.000. Bist meine einzige Medizin, die mir noch hilft gegen den Hass, der in meinem Bauch ist. Und genau dann, wenn ich dich brauche, die ganze Kraft, die in meiner Faust ist. Du verzeihst noch, auch wenn das fast lange überläuft. Sogar mit dem Messer im Rücken noch immer mehr Liebe als falschen Stolz. Gibst den Glauben daran nie auf, dass die Welt nicht immer nur enttäuscht. Und würdest blind für jemanden in den Tod gehen, wenn er dir beweist, er ist dein Freund. Und egal wohin ich komm, ich trage dich da, wo mal mein Herz war. Sogar durch Stein auf meiner Brust machst du sein Schlagen wieder hörbar. Keine Wörter, die beschreiben, was du auslöst in den Menschen. Brechen, aber nie dein Wille. Schmerz wird ausgeblendet, jedes Hindernis wird kleiner. Und solange nur ein Funken von dir bleibt, stoppt uns keiner. Denn nur du stirbst zuletzt, schenkst uns den Glauben an uns selbst und dass morgen alles besser wird als jetzt. Du nimmst uns die Schmerzen von heute, du wunderschöne Hoffnung, oh du wunderschöne Hoffnung. Und du stirbst zuletzt, schenkst uns den Glauben an uns selbst und dass morgen alles besser wird als jetzt. Beschütz unsere Träume, du wunderschöne Hoffnung, oh du wunderschöne Hoffnung.